Damit hat auch keiner rechnen können. Ich hab's vergessen. Aber gehst du doch nicht. Doch nicht. Ne? Gar nicht über Kirchen nachgedacht. Wir sind übrigens drauf. Ich wollte das einfach mitnehmen. Gut, dann fangen wir das Ding mal hier ordentlich an. Zum Podstock 2019 waren Abbys 10 Monate in Deutschland und ihre Zeit in der Casa Chasa schon fast zu Ende. Es gab einen tränenreichen Abschied von Husum und kurz vor Weihnachten dann noch Kicherpillen. Jetzt sitzen Abby und Gesche auf der Pastoratsgartenbühne. Wer hat sich das ausgedacht? Nun sitzen Abby und Gesche auf der Pastoratsgartenbühne in der Potsdok-Außenstelle in Husum. Viel Spaß mit Hashtag Gastini. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hashtag Gastini. Wir sind wieder da. Ja, live aus dem Pastoratsgarten dieses Mal. Ja. Und ich war sehr schlau und habe unseren Podcast-Slot auf 18 Uhr gelegt und habe nicht dran gedacht, dass unsere Kirchenglocken am Samstag um 18 Uhr läuten. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Atmo im Hintergrund. Hintergrundmusik. Ach, es passt zu Pastoratgarten irgendwie. So. Ja, genau. Das ist okay. Einfach auch, es war so geplant. Ja, genau. Ich würde gerne, bevor wir anfangen, einmal ein ganz großes herzliches Dankeschön an das ganze Orga-Team vom Podstock und jetzt auch vom Remote-Podstock sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Ihr seid großartig und wir freuen uns schon sehr drauf, wenn wir alle wieder so richtig zusammen sein können. Aber es ist schön, auch so miteinander verbunden zu sein. Und ja. Jetzt ist die dritte Runde, die hier aus dem Pastoratsgarten, glaube ich, kommt. Vorhin wart ihr beim Quiz schon dabei. Eben hat Martin seinen Podcast Stichwort Städtereformation gemacht. Auch da nochmal eine Empfehlung mit der Nullnummer und der ersten Folge heute. Und jetzt sind wir dran. Abby, yay. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin sehr müde, aber dazu später mehr. Und du, Gesche? Ich bin auch müde. Ja. Aus anderen Gründen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. geht's ja, gut? Gut. Und wir sind jetzt live. Und wir sind super vorbereitet. Ja, wir sind, ja wie immer, natürlich. Genau. Genau wie immer sind wir so vorbereitet. Also das sollte man sagen. Ich lasse das so stehen. Ja, okay. Also ich glaube, ich würde dann anfangen mit meiner kleinen Update, weil das ist seit Oktober, dass wir nicht mehr Wollten wir erst haben. Noch erklären, wer wir sind eigentlich? Falls, oh ja. Meinst du, es hören uns Leute, die uns nicht kennen? Es kann sein. Es ist möglich. Es ist definitiv möglich. Also, Abby, wer bist du? Was machst du hier? Woher kennen wir uns? Ja, ich bin Abby, ich komme aus den USA und ich war ursprünglich ein Gastteenie bei Gesche und Jorn. Und ich habe dann 10 Monate mit ihnen verbracht, also hier in Deutschland für ein Austauschjahr. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und in der Zeit habe ich mich in Deutschland verliebt und jetzt bin ich wieder hier und ich glaube, ich werde immer hier bleiben. Ja, sehr gut. Und wir haben, als du hier warst, zusammen gepodcastet. Genau. 10 Folgen, glaube ich, haben wir oder Folgen, so. 10 Folgen, ja. Genau. Und dann möchte ich noch einmal sagen, für die, die jetzt live zuhören, wenn ihr Fragen an mich oder vor allem natürlich an Abby habt, dann könnt ihr die in den Chat von meinem Podstock schreiben. Ja. Oder Fragen, Anmerkungen, Kommentare. Mhm. Wir lesen hier mit. Genau. Gut. Ja, und so nach meinem Austausch, ja, war ich dann 3 Monate so ungefähr weg. Und meine Zukunft in Deutschland war noch nicht sicher. Ich hatte keine Ahnung, wie ich hier zurückkommen konnte, ob ich mich überhaupt an einer Universität beworben dürfte oder nicht, weil das Gesetz wurde 2019 geändert, wie man so als ausländischer Student an einer Universität in Deutschland bewerbt. Und deswegen war ich unsicher. Aber dann bin ich hier mit einem Studienvorbereitungsvisum gekommen und jetzt, seit letzter Woche, studiere ich an der Universität Hamburg. Für das Studienkolleg. Also Das ist eine für ein Jahr. Ausländische Studenten, die sich nicht an einer Universität bewerben darf, weil sie die Forderungen nicht ausfüllen, weil die... Weil du kein richtiges deutsches Abitur gemacht hast. Ja, oder? Es ist scheiße, ich bin so dumm. Ich muss beweisen, dass ich... Du hast nur so einen Highschool-Abschluss. Ja, aus den USA. Hey. Ja, und deswegen muss ich erstmal dieses Studienkolleg absolvieren und danach darf ich mich überall in Deutschland bewerben und deswegen verbringe ich ein Jahr in Hamburg, was nicht schlimm ist. Ich liebe Hamburg. Moin. Moin. Was macht dein Plattdeutsch? Moin. Moin. Ja, und so, ich bin in einer Klasse mit ungefähr 22 andere Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern, Nepal, Nigerien, Iran, und wir sind alle hier gekommen, in Deutschland zu studieren. Mit Corona war das für einige schwerer, natürlich, wegen der Reiseverbot und ja, Corona in generell. Was können wir dazu sagen? Darf ich dich noch was zum Studienkolleg fragen? Oh ja, natürlich. Ja, okay. Ist es ein allgemeines Vorbereitungsjahr? Und macht ihr da auch nochmal Deutschkurs? Oder das ist auch, also es hat schon auch mit deinem Studium zu tun, oder? Genau. Also es gibt so verschiedene Studienkollegs, oder? Genau. Also man muss erstmal gucken, was man in Deutschland eventuell studieren möchte. Und dann muss man einfach auswählen. Es gibt Wirtschaft, Technik, Medizin, bla bla bla bla bla. Und ich habe Technik ausgewählt und damit kann ich mich an alle die technischen Universitäten in Deutschland bewerben und bei der Lufthansa-Universität, wo ich studieren mochte. In Lüneburg. Und so, ja, ich studiere jetzt Chemie, Physik, Deutsch und Mathe und Informatik. Wow. Also das macht mir ganz viel Spaß. Auf Deutsch zu lernen, das ist sehr aufregend. Hast du schon so, du hast jetzt erst angefangen diese Woche, oder? Ja, also ich bin Sonntag nach Hamburg umgezogen und Montag... Nach Hamburg umgezogen? Lüneburg. Ich sage manchmal Hamburg, weil es einfach eine halbe Stunde entfernt ist und dann mehr Leute können das verstehen, wo ich ungefähr bin. Und ich bin Sonntag umgezogen, um 8.30 Uhr am Montag war ich schon in die Schule. Also deswegen bin ich ein bisschen müde. Aber die Schule gefällt mir sehr gut und ich hoffe, dass es nicht schließen würde wegen Corona. Ja, das hast du mir eben erzählt, dass es irgendwie sein kann, dass du nochmal ausreisen musst, oder? Ja, also das Ganze ist natürlich auch unklar. Keiner weiß, auch die Regierung nicht und auch der Universität nicht. Und deswegen ist das unklar, klar, weil man kann als ausländischer Student in Deutschland nur ein Visum jetzt bekommen, wenn man einen Präsenzunterricht hat. Wenn man nur ein Online-Studium macht, dann darf man kein Visa beantragen. Und deswegen habe ich jetzt einen Schwerpunkt, weil ich habe ein Visum bis November und dann muss ich das neu beantragen. Und wenn in November oder September wir nur Online-Unterricht haben, wegen Corona, dann wird es vielleicht schwierig, ein Visum zu bekommen. Und deswegen musste ich dann vielleicht nach Hause in den USA für ein paar Monate. Wir möchten das nicht. Nein, ich möchte das gar nicht. Mein Leben wäre in Gefahr, wenn ich in den USA eine Reise, aber dazu... Da reden wir gleich noch drüber, Corona und USA ja. Und so. Mhm. Ja, und das ist meine kleine Update. Und gehe ich. Du, nein, du bist noch nicht fertig. Okay, ich habe noch mehr Fragen an dich. Du machst ein Jahr das Studienkolleg. Ja. Und danach bewirbst du dich in Lüneburg. Genau. Das haben wir ab und zu schon mal besprochen. Das hast du nämlich schon ganz lange vorgehabt. Ja. Sagst du nochmal zu dem Studiengang was, den du gerne machen möchtest in Lüneburg? Ja, natürlich. Also, kurz gesagt, das ist Umwelttechnik. Aber lang gesagt, das ist Global Environmental and Sustainability Studies mit einem Nebenfach in Ingenieurwissenschaften. Und deswegen Umwelttechnik. Und ich will die Umwelt retten. Das ist ungefähr mein Grund dahinter. So ein kleines Ziel. Genau, ich bin in die Berge aufgewachsen und ich bin in der Natur aufgewachsen. Das liegt mir sehr nah am Herzen und deswegen. Aber ja. In Deutschland, weil Deutschland einfach geil ist. Ja. Und kostenlos. Vor allem. It's free. Nicht vor allem. So. Ja, und das ist, was ich so gerade mache. Und Geisha, wie geht es dir? Du bist Pastorin während der Corona-Krise. Wie geht das tatsächlich? Ach, man chillt erstmal. Man trinkt ein bisschen Alkohol erstmal. Genau, also erstmal ein Gin Tonic. Ja. Und das ist tatsächlich, man muss irgendwie sagen, dass du zwar schon länger in Husum bist, aber wir uns gar nicht so oft gesehen haben. Mhm. Warst ein paar Monate hier und dann kam ja auch schon diese Lockdown, in Anführungszeichen, bla bla. Mhm. Jetzt. Es wird ruhiger hier, die Glocken. Okay. Zehn Minuten später. Der Sonntag ist eingeläutet. So, jetzt wisst ihr. Ja. Habt ihr das in den USA, dass ihr samstags abends Kirchenglocken läuten? Nein. Habt ihr überhaupt Kirchen? Habt ihr Kirchenglocken in den USA? Das ist so fast so wie schlimm. Habt ihr Autos? Oder habt ihr Publikverkehr? Habt ihr Züge? Aber wir wurden sowas in den USA auch oft, öfter gefragt. So, habt ihr eigentlich Waschmaschinen in Deutschland? So. Ja. Das ist ein bisschen. Ja, wir haben Kirchenglocken. Okay. Aber die Glocken nur. Die Glocken nur. Die Glocken am Sonntag. Läuten. Warum ist es nicht Glocken? Das macht viel Sinn. Ich finde, ab heute sollte es Glocken heißen. Die Glocken. Ja. Also Bells Ring ist auch ein anderes Wort. Ja. Stimmt, aber. Stimmt. Scheibenmerke mal. The Bells Bell. The Bells are Belling. Manchmal sprechen wir Englisch. Ja. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ja, es ist unser Podcast, wir können machen, was wir wollen. Verdammt. Lockdown war, also in Anführungszeichen Lockdown. Hier ist erstmal gar nichts stattgefunden. Ich bin auch ziemlich vorsichtig mit der ganzen Situation. Ich finde auch, dass wir ziemlich große Verantwortung gerade als Kirchengemeinde haben. Es sind leider auch viele Corona-Ausbrüche in Kirchengemeinden, in Gottesdiensten passiert. Hier in Deutschland einige. Weißt du das, in den USA gab es da auch Infektionen in Gottesdiensten? Ja, deswegen, also in der Gemeinde von meiner Eltern, da war kein Ausbruch, aber die sind wieder geschlossen, weil es ganz viele in Pennsylvania besonders gab. Ja. Ja, also genau. Leider ist es so, dass dass in Kirchen auch viel passiert ist. Mhm. Und wir haben die erste Zeit gar keinen Gottesdienst hier gefeiert und nur Online-Angebote gemacht und Wind. Okay. Und jetzt haben wir wieder angefangen und feiern draußen Gottesdienst. Ich versuche einfach alles draußen zu machen. So. Und sonst, was wir hier haben, so die Geschichten für ältere Menschen, Essen in Gemeinschaft und so, das haben wir erstmal alles abgesagt und versuchen viel online zu machen, die Konferenzen und so Pfarrkonvente bis jetzt nur über Zoom. Mhm. Nächste Woche findet ein Konvent statt in echt, aber ich werde nicht hingehen. Mhm. Also, weil ich habe gesagt, ich finde es nicht gut, ich würde nicht dabei sein. Und ja. Noch ist ja Sommer und man kann versuchen, das Leben nach draußen zu verlagern. Das stimmt. Ja, und was? Ja, Beerdigung war natürlich ein großes Thema, ist immer ein großes Thema. Am Anfang durften wir auch gar nicht in die Kapelle und haben auch alles draußen gemacht. Und das geht jetzt wieder mit Mundschutz und ohne Singen und mit Abstand. Aber Beerdigung, das ist halt besonders schwer. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Und wie würdest du sagen, wie ist die Laune in die Kirchengemeinden? Sind Menschen glücklich, dass es nicht draußen stattfindet, oder sind Menschen ein bisschen böse und wollen einfach weiter ein normales Leben? Also ich habe beides erlebt. Ich habe auch Leute erlebt, die gar kein Verständnis dafür haben, die irgendwie dann ankommen und sich da, ich glaube halt, da ist Kirche auch nicht so viel anders als andere Teile, Als überall, die dann ankommen und sich irgendwie drüber lustig machen und das nicht verstehen, aber die meisten sind sehr verständnisvoll und viele freuen sich, dass insgesamt, jetzt nicht nur bei uns, aber insgesamt halt mehr online passiert. Das hat doch viele gepusht, die dann auf einmal YouTube, also auch Gemeinden, die gar nichts damit zu tun hatten und die auf einmal YouTube-Streams gemacht haben von Gottesdiensten und so. Und da sind auch viele, die so das Positive sehen. Aber es ist ja allgemein, ne? Das sagt man ja auch immer so, dass auf einmal sind Sachen möglich, die vorher nicht möglich waren. Das stimmt. Ja. Und ihr wart in Urlaub. Und wir waren in Urlaub. Also Corona-Urlaub. Corona-Urlaub. Jan, möchtest du? Nein. Nein. Jon mochte nicht. Ist auf seine Hand. Ich trinke ein Bierchen. Pause erstmal. Kann ich verstehen. Ja, wir waren mit dem Wohnwagen unterwegs. Ich vermute, dass in Jörn Schaas feinem Podcast darüber schon gesprochen wurde. Und auch, Campingurlaub. Du erinnerst dich. Du warst auch schon mal mit uns. Geht ganz Corona-freundlich. Ne? Wir waren aber nur in Schleswig-Holstein. In Ratzeburg und bei Kiel. Ja. Und das war ganz gut. Ja, du hast keinen Urlaub gemacht, oder? Nein, ich wollte eine Europareise mit meinem Freund machen. Was hat er geplant? Welche Länder waren der Plan? Einfach ein Kreis. Also Niederlande. Ein Kreis, okay. Also ist rund. Die Niederlande, Frankreich, vielleicht Italien nochmal. Wir hatten kein festes Plan gemacht, aber wir dachten so, wenn Corona im Sommer schon vorbei ist, was jetzt so Dom anholen. Ja, aber natürlich hat das nicht stattgefunden. Und das ist auch okay. Wir wollten erstmal sicher sein, dass es am wichtigsten. Wir wollten niemanden anstecken. Und ja, deswegen haben wir so eine kleine Podcast dieses Jahr. Und das finde ich auch sehr gut. Ihr wart in Mailand. Haben wir da schon drüber im Podcast geredet überhaupt? Oh ja, in November. Ja, ich glaube, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Hat jemand von euch den Podcast gehört? Haben wir über Mailand schon gesprochen? Ja und nein. Er hat ihn gehört. Erzähl mal, ihr wart in Mailand. Genau. Noch vor Corona, das muss man jetzt dazu sagen, vorher noch. Ja, im November ist schon Mailand mit Silas zusammen für seinen Geburtstag, weil es am billigsten war. Wir sind halt Studenten, weißt du. Also, das hat ganz viel Spaß gemacht. Das war der Geburtsort von Da Vinci. Und wo er seine ganze Entwicklung gemacht hat. Und sein Museum ist auch da. Und das haben wir uns alle angeguckt. Und das war richtig, richtig cool, um ehrlich zu sein. Es war ein bisschen schmutzig. Milan, überall Zigaretten auf dem Boden. Schmutziger ist Deutschland. Das ist, was uns aufgefallen ist. Weiß ich nicht. Okay. Aber Italien in generell, sehr gutes Essen, sehr gute Laune. Laune. Ich okay. Ja. Wir haben hier die Frage im Chat. Ich glaube, das passt zu unserem Plan ganz gut. Wie hat Abby die ganze Pandemie verbracht? Oh, das ist eine gute Frage. Genau. Also Urlaub ging noch, Weihnachten ging auch noch, alles war normal. Genau, ich war kürzlich in den USA mit meiner Familie zu Weihnachten. Ah ja, du warst mit Silas in den USA. Genau, wir waren zusammen. Und Silas hat deine Eltern kennengelernt. Oh ja, das war so aufregend. Cool. Ja, die ganze Zeit auf Englisch zu reden, das war ganz cool, weil unsere Hauptsprache in unserer Beziehung ist Deutsch. Und dann mussten wir nur auf Englisch reden, weil sonst würde mein Bruder böse auf uns, weil er nichts verstehen konnte. Und er so, ich kann nicht verstehen, du Arschloch. Ja, und danach, ich saß in meiner Wohnung und habe Deutsch gelernt. Du hast einen Plattdeutschkurs gemacht zwischendurch? Oh ja, also bevor Corona richtig schlimm geworden ist, ich hatte eine kleine Plattdeutschkurs gemacht, was mir viel Spaß gemacht hat. Wir haben eine Startrunde in Husum gemacht, auf Plattdeutsch. Ich kann ungefähr die Hälfte verstehen, wenn die langsam reden. Stadtführung, ja, Entschuldigung. Ja, ist gut. Ja. Und ich mag Plattdeutsch. Aber kannst du noch was oder hast du schon wieder alles vergessen? Ich habe alles wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Also wenn ich das höre, kann ich das verstehen, aber das zu sprechen, ich war noch nicht so weit, als Corona kam. Und ja, ich habe mich auf das Studium vorbereitet und ich habe mich an der Universität beworben. Du hast deine Deutschprüfung gemacht? Oh ja, ich habe meine B2-Prüfung gemacht bei der Goethe-Institut in Hamburg. Nein. Also, das war früher morgen und deswegen war das viel schwer, weil ich Nein, ich musste 2 Stunden nach Hamburg fahren. Einstellige Uhrzeiten sind scheiße. Aber ich musste nach Hamburg fahren. Also, ich war um 5 oder 6 wach und deswegen das so schwer. Nein, also ich bin tatsächlich C1, aber ich wollte keine Disco machen, weil ich ein BA2-Zertifikat für dieses Studium brauchte und ich wollte nicht C1 machen und dann, scheiße, weißt du, und dann nicht ins Studium kommen. Und deswegen. Ja, und dann habe ich nichts gemacht und Deutsch gelernt bis letzte Woche. Und dann ging alles auf einmal los. Wir haben eine Wohnung gesucht, was sehr schwierig in Deutschland ist. Wolltest du von Lockdown noch was erzählen? Nein, du hast einfach nichts gemacht. Du hast einfach gewartet. Ich habe Deutsch gelernt und auf das Studium vorbereitet. Ja. Das war wirklich alles, um ehrlich zu sein. Ja. Kennst du den Ausdruck auf Deutsch, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Nein. Ich würde dich nämlich fragen, ob dir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich habe keine Ahnung. Kannst du dir vorstellen, was ist? Nein, was meinst du? Wenn man hier Atmo-Mikro, möchte jemand einspringen, wie man das am besten erklärt, einem fällt die Decke auf den Kopf. Total bore out? Erklären, nicht übersetzen. Wenn dir so langweilig ist, wenn du zu Hause sitzt und du das Gefühl hast, quasi, oh, mein Haus erdrückt mich. Ach so, beschränkt zu sein. Ja, die Decke fällt mir auf den Kopf. Es ist so, ich will rausgehen, ich muss was machen. Ja, das hatte ich sehr hart. Und ich habe mich auf dem Umzug wirklich gefreut. Nicht, weil Husum scheiße ist, ich liebe Husum, aber weil es was Neues sein würde. Und in der Corona-Krise, was konnten wir machen? Wir konnten spazieren gehen, weißt du? Und dann ist es für eine neue, jetzt um spazieren zu gehen. Und ja, dann sind wir umgezogen. Eine Wohnung in Deutschland zu finden ist sehr schwer. Das hat ein paar Monate gedauert. Ist es in den USA leichter? Ja, Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Auch in größeren Städten? Ja, es ist immer noch schwer, aber Deutschland ist auf jeden Fall schwerer. Zum Beispiel bei der Wohnungsbesichtigung von meinem Bruder, als er die gemacht hat, eine Wohnung zu finden, ist das ganz oft so, dass der Erste, der in der Wohnung ist, weil es einfach Open House gibt. Mhm. Diese private Termine sind seltener. Und der erste Mensch, der in der Wohnung kommt, kriegt die Wohnung. Okay. Also man hat diese Bewerbungsfrist wirklich nicht so oft in den USA. Und einfach die Erste, die reinläuft, kann die Wohnung bekommen, unterschreiben. Und dann, du kommst an Besichtigung an und dann, oh, die Wohnung ist schon vergeben. Oh, tschüss. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Ja. Das ist so in den USA. Manchmal, nicht überall, aber ja. Aber jetzt habt ihr eine gefunden. Zum Glück, ja. Jon hat immer gesagt, er sollte einfach einen Wohnwagen kaufen, was Sinn macht. Ja. Aber nein. Ja, aber nein. Ja, wir haben noch zwei Katzen und deswegen wäre das vielleicht ein bisschen eng. Vielleicht, ja. Bisschen eng. Ja, aber dann sollten wir über die Wahl reden, weil Geisha hat vorhin gesagt, wir sollten dazu ein bisschen sprechen, weil das eine große Thema jetzt ist, weil der Wahl wird sich am 3. November stattfinden. Und das ist ganz... Willst du eigentlich, willst du von hier? Ja, also ich musste das beantragen und ich muss noch das Papier ausdrucken und an meine Region in den USA schicken und dann darf ich fernwählen quasi. Also ich weiß nicht, ob das pro E-Mail oder pro Post ist, das würde ich dann rausfinden. Aber ja, ich würde auf jeden Fall wählen, weil jede Stimme zählt. Aber es ist doch voll unsicher. Briefwahl ist doch, wird doch alles manipuliert. Ich will oder? Nicht darüber reden. Darüber reden wir nicht. Zu viel. Ja, und ich glaube, die größte Frage jetzt ist, was Kanye macht. Abby hat vorhin gesagt, sie wollte über Kanye reden. Ja. Und ich war halt sehr, okay, du kannst was erzählen. Ich weiß einfach nichts darüber. Okay. Es ist so an mir vorbeigeflogen, dass der irgendwie da mitspielen möchte. Aber für dich ist es ein Thema. Das ist ein großes Thema, weil ein Musiker will Präsident sein, ohne einen Politiker-Hintergrund oder irgendwas. Er hat wirklich nichts. Er ist du meinst so wie, der, so wie der jetzige Präsident, der die, einfach... Ja. Ich weiß. Ja, stimmt. Ja, das ist was in den USA, dass man kein Wissenschaftler oder Politiker ist. Aber man kennt ihn aus dem Fernsehen und dann mag man ihn irgendwie. Genau. Also, it's the popular vote. Who's the most popular in school? So sagt man das in den USA, um ehrlich zu sein. Und deswegen will Kanye dieses Jahr einen Wahlkampf machen für Präsident 2020. Er wollte ursprünglich Präsident in 2024 sein. Aber er ist sehr religiös und er meinte so, ja, ich glaube, dass dieses Jahr besser ist, weil Gott mir das sagt. Und seine... Gott das auch? Ja, und er glaubt auch, dass Gott der Präsident wählt. Meine theologische Meinung ist, das ist falsch. Ja, und glaubst du, Geisha, als Pastorin, dass Gott der Präsident wählt? Dass Gott den Präsidenten wählt? What? Nein, ja, was soll also ich? Also das ist der Meinung von Kanye. Ich kann das theologisch nicht unterstützen. Einmal kurz an an den Chat. Irgendwie hat mein Handy sich zwischendurch nicht aktualisiert. Mhm. Ich lese jetzt einmal nach, was ihr geschrieben habt. Okay. So, Entschuldigung. Mhm. Du kannst weiter. Ach so. Ja, und so Kanye, lange Geschichte kurz gemacht. Kanye will Präsident werden. Und deswegen hat er sich sehr spät entschieden, einen Wahlkampf zu machen. Und das ist sehr schlecht für ihn. Weil er so spät eingetreten ist, ist das ganz schlecht. Weil wenn man Präsident in den USA sein will, muss man sich in jedem Bundesland anmelden, damit man auf den Wahlzettel kommt. Man muss das ganz früh machen. Und braucht man dann so Supporter dafür? Da kann das jeder, also du musst ja irgendwie bestimmte Anzahl wahrscheinlich an. Ich habe irgendwo gehört, in einem Bundesland war das 5000 Menschen, die unterschreiben mussten, obwohl ungefähr die Hälfte würden verfälscht. Verfälscht? Gefälscht? Gefälscht. Ja. Von einem Bundesland von Kanye. Und weil er so spät war, hat er sehr wenig Bundesländer, wo er auf der Wahlzettel steht. Und deswegen ist das total Irrtum, weil er steht nicht in jedem Bundesland auf der Wahlzettel. Weißt du? Okay. Und genau, er steht nicht auf der Wahlzettel und deswegen wird das unmöglich sein für ihn, als Präsident gewählt zu werden. kurz gesagt. Aber das ist trotzdem ein großes Team, weil er hat letztes Jahr oder 2016, als er angefangen hat, das zu sagen, ich würde irgendwann Präsident werden, hat er immer gesagt, ich würde quasi wie Bernie Sanders sein. Meine Politik ist wie Bernie Sanders. Was gar nicht stimmt, weil er jetzt, als wenn Trump dieses Jahr nicht in der Wahlkampf ist, würde er dann als Republican, würde sich als Republican beantragen. Okay. Und wenn Trump da ist, will er independent sein, weil er die Stimme nicht von Trump wegnehmen will, obwohl er jetzt gegen Trump läuft. Also es macht gar keinen Sinn. Es ist eine super lange Geschichte, aber ich wollte kurz was dazu sagen, weil das einfach ein gutes amerikanisches Thema ist zurzeit. Und was sind seine Inhalte? Hat er Inhalte? Kanye? Ja. Nein. er hat ganz viele Follower auf Twitter, wenn das sieht. Also. Aber kennst du jemanden, der gesagt hat, dass er ihn wählen würde? Nein. Nein. Also ganz viele Menschen haben schon gesagt, dass the Black Vote wird zu Kanye gehen, weil er schwarz ist. Wir werden sehen. Aber ich glaube, dass das gar nicht stimmt. Ich glaube, dass ganz viele Leute schlauer als das sind. Und wie gesagt, zum Beispiel in Pennsylvania, wenn er sich nicht früh genug beantragen hat, konnte ich ihm gar nicht wählen. Also ich würde sehen in ein paar Monaten, wir konnten noch mal einen Podcast machen, ich kann sagen, ob er auf meiner Wahlseite steht oder nicht. Aber ja, zurzeit ist Joe Biden in Führung, was sehr gut ist, natürlich. Wir wollen alle nicht, ja, wir wollen alle keinen zweiten Trump haben. Und es gibt auch Verschwörungstheorien, kann man so sagen, dass Trump, wenn er dieses Jahr nicht gewinnt, würde er nächstes Jahr seinen Sohn in den Wahlkampf setzen, damit sein Sohn dann Präsident sein konnte. Das ist auch nicht die super kleine Jon, so die kleine, nein, die alte, da er hat ganz viele Kinder. So. Wie der eine, den er angeblich nicht mag. Ist das nicht so ein Running Gag im Internet, dass er den immer irgendwie... Ja, ich bin mir nicht sicher, welcher, aber mal gucken. Und wenn er dieses Jahr selber nicht gewinnt, vielleicht würde er nochmal. Wir hoffen das Beste. Ja. Ja. Ich hoffe das Beste für my sanity, damit ich nicht verrückt sein wird. Aber wenn Trump nochmal gewählt wird und du dann in die USA ausreisen sollst, dann verstecken wir dich einfach. Danke. Du wirst einfach, du musst da nicht mehr hin. Ja. Abby, du musst da nicht mehr hin. Ja, aber meine Familie ist auch da und deswegen. Wir holen die her einfach. In meinen Koffer, meine Mama. So. Kleiner Mama, kleiner. Ich habe gesagt, dass du abnehmen musst. Nein, meine Mama ist super fit tatsächlich. Also sie ist nicht fett. Sie kann kein Deutsch verstehen. Also, ich muss das nicht erklären, aber sie ist nicht fett. Ja, also Biden steht in Führung zurzeit. Und wir drücken alle uns die Daumen. Hast du den Eindruck, dass Trump wieder weniger Popularität hat, weil er mit der Corona-Situation scheiße umgeht? Oh ja. Also, dass Leute das jetzt verstehen, dass er Mist baut und deswegen vorher für Trump waren und jetzt nicht mehr? Oh ja, auf jeden Fall, weil ganz wie Politik, wenn man das nicht so versteht, wenn man Politik in generell nicht versteht, ist das schwer zu sagen, oh, er hat das gemacht, das ist schlecht für mich. Mhm. Aber in der Corona-Krise, die Corona-Krise hat mit jedem Mensch was zu tun. Alles, was wir machen. Und ganz viele Leute in den USA, es gibt Protesten dagegen, weißt du, dass gegen eine Maskenpflicht und alles, also dass wir weiter eine Maskenpflicht haben müssen und dass wir weiter so starke Einschränkungen haben müssen, ist Trumps Schuld. Und deswegen sehen ganz viele Menschen das ein bisschen klarer jetzt, dass was er macht, hat auch Konsequenzen für uns alle. Und deswegen, ich glaube, seine Unterstützung würde weniger mit der Zeit, ja. Kann ich eine Corona-Frage stellen? Oder ja. Kommst du? Ja, stell es mal und dann ich sage es dir, ob das ins Grüne ist. Hast du das Gefühl, in den USA sind mehr so crazy Corona-Leugner, diese, weißt du, die sagen, nein, ich trage keine Maske, hast du das Gefühl, es ist mehr in den USA als hier? Weil du hast es hier auch mitbekommen, über die Demo in Berlin hatten wir schon mal geredet. Ja, und auch in Husum. Oder ein ja, Demo. Stimmt, in Husum sind auch, aber so kleine? Ja, 20, 30 Leute ungefähr. Also das war ein bisschen, ich war ein bisschen schockiert, um ehrlich zu sein. Mhm. Und das ist eine schwere Frage. Ich glaube, dass es wahrscheinlich mehr in den USA gibt, einfach weil es ganz viele Republikaner gibt. Und ganz viele Republikaner wollen keine Masken tragen, weil das ein, das Freiheit. Freiheit, genau. Das ist das Ding dahinter. In den USA will man immer Freiheit haben, obwohl sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Und deswegen kämpfen die dagegen, eine Maske zu tragen, weil die denken, dass es gegen... Wir haben das schon öfter im Podcast gehabt, über diesen Freiheitsbegriff gesprochen. Ja. Das kommt irgendwie immer wieder, ne? Ja. Und das sieht man jetzt in den USA. Und auch mit Black Lives Matter. Dass manche sagen, oh, die haben genau dieselbe Freiheit wie ich, weil das so ins Gesicht steht. Mhm. Obwohl Schwarzen würden jeden Tag von den Polizisten getötet. Und andere Rassen nicht. Und das ist das Ding dahinter. Aber ja, das ist noch... Okay, genau, vielleicht fangen wir nicht das... Nein. Aber unterstützt Black Lives Matter, das ist, was ich sagen wollte. Das ist richtig, richtig, richtig wichtig. Nicht nur in den USA, aber auch in Deutschland. Okay. So. Jetzt wollte ich eine kleine Corona-Quiz machen. Es wird nicht deprimierend sein. Ich verspreche es. Live-Publikum. Und der Chat darf auch mitmachen. Abby hat ein paar Fragen. Ein paar Fragen über Corona in den USA im Vergleich zu Deutschland. So. Ich nehme Maske 500. So, bereit? Ja, Test für 1000. Gut. Frage Nummer 1. Wie viele Corona-Fälle hat den USA insgesamt? Ohne googeln, Roddy, leg dein Handy weg. Warte, nein. Also, Rüdiger, auf Handys weg. Es gibt drei Möglichkeiten. 5.300.000, 4.500.000 und 5.700.000. B. B? C. C? 5.700.000. A. Ja. Super. Es sind alle falsch. Es ist tatsächlich 5.300.000. Vor 5 Stunden habe ich das. Bestätigte Fälle in den USA. Insgesamt. In alle Bundesländer. Okay. Wir müssen ein bisschen langsamer machen. Der Chat kommt sonst nicht hinterher. Okay. Ja. Selbst schuld, wenn die nicht hier sind. So. Welches amerikanische Bundesland hat die meisten bestätigte Fälle? Florida? Warte! Keiner mag Klugscheißer. Fast keiner. A. New York. B. Kalifornien. Oder C. Florida. Kalifornien. Chat? Ja, wir warten kurz. Stell doch die Frage nochmal für den Chat. 20 Sekunden Verzögerung. Oh, sorry. Okay. So. In welchem Bundesland hat die meisten bestätigten Fälle in den USA? Kalifornien, Florida oder New York? Nicht Todesfälle, einfach Corona-Fälle insgesamt. Corona-Infektion, genau. Das fragte hier irgendjemand. Sascha, Infektionen sind gemeint. Nee, genau, Infektionen. Eric Tukets hat das gefragt. Florida und der Chat hängt gerade bei mir. Mhm. Vera sagt auch Florida. Mhm. Philipp sagt New York. Okay. Okay, möchtest du es auflösen? Es ist Kalifornien. Überraschenderweise, das wusste ich auch nicht, bevor ich das... Rüdiger hat es gesagt. Ja. Und Kalifornien... Nein, nee, das war Roddy. Roddy lag falsch. Diese Befriedigung, mit der sie das sagt. Und wir haben es dokumentiert. Danke. Ja, also gut, das ist vielleicht komisch zu sagen, aber Kalifornien steht in Führung mit 613.000 bestätigte Fälle. Kalifornien ist ziemlich groß, also es konnte auch daran liegen. Man muss das auch im Kopf behalten. Aber nächste Frage. Wie viele Corona-Fälle hat Deutschland insgesamt? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. A. 150.000, B. 300.000 oder C. 222.000. Ich möchte gerne Herrn Drosten anrufen. Telefonjoker. Hallo. Drosten war leider als Telefonjoker für uns nicht erreichbar. Sag's nochmal. Ja. 300.000, 150.000 oder 220.000 bestätigte Fälle in Deutschland. Das letzte war 220? Mhm. Ich glaube das. 220? 220. 220? Hm. Ja! Es gibt jetzt, als wir sprechen, 223.774 bestätigte Corona-Fälle in Deutschland insgesamt. Okay. Einfach, dass ihr so einen Vergleich habt. Und jetzt, welches Bundesland hat die wenigsten Todesfälle in den USA? A. Nebraska. B. Washington D.C. Also kein Bundesland, aber ja, darüber können wir später reden. Und C. Alaska. Nebraska, Washington D.C. oder Alaska mit die wenigsten Todesfälle. Alaska. Ja, so Flächen, als Flächenland wahrscheinlich irgendwie. Aber da lebt doch keiner im Vergleich zu. Da lebt doch keiner. Also, niemand lebt da. Ich sag Nebraska. Nebraska? Hm? Es ist tatsächlich Alaska. Mit nur 25 Fällen. Ja. Und 3 Eisbären. Das Mecklenburg-Vorpommern. Nein, das war. Scheiße. Das war meine nächste Frage. Kann ich. Ich würde gerne kurz was aus dem Chat einwerfen, mhm. Weil ich finde das jetzt schon nicht wieder. Ah, ich lese es einmal zwischen, weil der Chat mir, das ist sonst so weit weg. Mhm. Philipp schreibt, er findet es toll, dass Abby so, wenn jetzt Leute hier was schreiben, dann verschwindet es wieder. Wir schneiden das nachher, ne? Nein. Nein. Live on tape. Dankeschön. Schön. Stream rip. Warte. Philipp findet es toll, dass Abby so reflektiert ist. Das sind nicht alle in dem Alter und damit meint er definitiv nicht ein einfaches, sie ist kritisch mit den USA. Also einmal ein großes Lob und Kompliment an dich von Danke, Philipp. Philipp, das ist sehr nett. Sollen wir nochmal läuten? Ja. Wenn wir schon einen Moment okay. haben. Noch 2 Fragen. Eine wurde schon beantwortet. Dankeschön. welches deutsche Bundesland hat die wenigsten Todesfälle? Ah. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Bremen? Wenigsten. MacCom war doch gerade gesagt. Genau. Mecklenburg-Vorpommern. Einmal zuhören und für 5 Minuten merken. Okay, und wir kommen dann zur letzten Frage. Die musst du nochmal langsam machen, damit der Chat eine Chance hat mitzuspielen. Ja, okay, Chat, ich warte auf euch. Hier wird nichts geschnitten, ja, genau. Okay. Okay, letzte Frage. Welches deutsche Bundesland hat die meisten Fälle? A. Bayern, B. Nordrhein-Westfalen oder C. Baden-Württemberg? Bayern ist ja nicht Deutschland. Also Bayern ist nicht Deutschland, hat jemand gerade gesagt. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich würde NRW sagen auch. Wir warten nochmal. Vera sagt auch NRW. TJ sagt Bayern. Die anderen sagen eigentlich Buchstaben, aber ich habe vergessen, was war. Ätzend in NRW zu leben, schreibt Inga. Es tut uns leid. Du kannst herkommen. Du kriegst als Corona-Flüchtling kannst du nach Schleswig-Holstein kommen. Ja, und es ist tatsächlich Nordrhein-Westfalen mit 54.000 Fällen. Das war die letzte Frage? Das war meine kleine Quiz. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen rumgerätselt und gelacht und Spaß gemacht und es ist auch okay, aber natürlich. Es ist ein schweres Thema. Und natürlich sind wir beide, also nicht nur Team Drosten wahrscheinlich und Team Prävention, sondern ich glaube, wir müssen das von unseren Hörerinnen eigentlich niemandem sagen. Ich glaube nicht, dass uns Leute hören, die so Corona-Leugner sind. Falls doch, wir machen uns nicht darüber lustig. Wir sind dafür, Masken zu tragen und Abstand zu halten und sich vernünftig zu verhalten. Ja, genau. Nur? Gut gesagt, Michel. Ja, was ich gerade zu Corona in den USA sagen wollte, das ich ganz interessant finde, ist, dass die Schulen in den USA würden ab August, also 30. oder so, wieder geöffnet sein. Und ja, das hört sich richtig, richtig schrecklich an, besonders weil wir so viele Todesfälle haben. Und man würde natürlich auch denken, dass die USA dafür vorbereitet ist, wenn die Kinder in die Schule schicken würden, dann natürlich sind die vorbereitet, die haben einen Plan und alles. Nein. Meine Mama arbeitet in einer Schule und ich habe auch in den Nachrichten ganz viel von den Schulen in den USA gehört. Und das ist richtig schrecklich. Die haben wirklich keinen Plan. Und die Online-Learn-Plattformen sind auch nicht wirklich vorbereitet ganz oft. Also es gibt wahrscheinlich Bundesländer, die sehr vorbereitet sind, aber in den USA generell wollen die Schule aufmachen, damit die Eltern wieder arbeiten können. Mindestens in Pennsylvania, das ist, was unser Bürgermeister gesagt hat, weil die Wirtschaft so leidet wegen der Corona-Krise in den USA, weil die Restaurants zum Beispiel können nur 25 Kapazität haben, immer noch. Und deswegen will die Regierung, dass alle die Schulen wieder aufhaben, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und das ist sehr schade und ich glaube, wir müssen alle ein bisschen bieten, dass das alles gut wird, am ehrlich zu sein. Ich habe Fragen für dich aus dem Chat. Ja. Philipp fragt, welche deutsche Sache ist am schwersten zu erklären? Mhm. Welche musst du am häufigsten erklären? Essen, soziale Sachen und so weiter. Ich vermute, er meint gegenüber Amerikanern, also was du am häufigsten erklären musst, wie es in Deutschland ist. Und welche Sache aus den USA musst du am häufigsten hier erklären? Okay. Was fragen dich die meisten? Ja. Was wie das meint? Ja. Okay. Also für Amerikaner muss ich ganz oft die Erinnerungskultur erklären, weil man lernt das nicht in die Schule, außer wenn man europäische Geschichte nimmt in die Schule. Und deswegen ganz viele Leute wissen das nicht, dass Deutschland überhaupt eine Erinnerungskultur hat. Und ganz viele denken, dass die ganze Kultur einfach Nazis sind. Mhm. Es wurde mir häufig gesagt, du würdest als Nazi zurückkommen, weil du nach Deutschland gehst. Ja, es ist richtig krass, das wurde mir tatsächlich in die Schule gesagt. Und so, ich muss das ganz oft erklären in den USA, dass nein, Deutschland hat eine Erinnerungskultur. Deutschland behält das im Kopf. Also natürlich, das sind Nazis in Deutschland, das sind auch Nazis in den USA. Aber wir müssen das auch im Kopf behalten, dass die ganze Gesellschaft das beigebracht wurde als Kind, was passiert ist. Alle Deutsche wissen, was passiert ist. Und die behalten das im Kopf, immer. Und das ist ein Teil von der Kultur. In den USA versteht das nicht. Die denken einfach, es ist passiert und die reden nicht darüber. Genau wie den USA mit die Ureinwohner von den USA, die ermordet wurden von die frühesten Amerikaner. Und das finde ich sehr schade, dass Amerikaner das nicht wissen, dass Deutschland tatsächlich besser ist. Mhm. Und das muss ich ganz häufig erklären. Und was muss ich ganz oft in Deutschland erklären? Ich weiß es nicht. Dass wir alle Trump-Waller sind. Und alle Amerikaner sind... Oh. Ist egal. Meine Notizen sind weggeflogen. Brauchen wir nicht mehr. Und alle Amerikaner sind dumm. Ja, das wurde mir ganz oft gesagt. Die Schule in Deutschland muss so schwer für dich sein. Du kommst aus den USA. Und die Schule da ist so scheiße. Und denke ich mir so, wir haben auch Harvard und MIT. Also, nein, alle sind dumm. Alle sind dumm. Alle sind dumme Trump-Waller. Also ich komme aus einer Region in den USA, die sehr republikanisch ist und konservativ ist. Aber es gibt trotzdem liberale Leute, es gibt trotzdem die Demokraten, es gibt trotzdem den Widerstand zu Konservatismus und Nazismus und alles. Und das verstehen ganz viele Deutsche nicht, weil in den Medien würde den USA so vorgeschlagen als einfach ein verrücktes Land mit keinem System. Und keinem Mittelpunkt. Auch ganz viele Leute denken, dass du bist entweder super konservativ oder super liberal. Und es gibt keinen Mittelgrund. Mhm. Aber das stimmt gar nicht. Wir sind genau wie jeder andere Land. Wir haben Menschen, die in der Mitte stehen. Wir haben Menschen, die rechts sind, links sind. Ist es vielleicht schwerer, das zu sehen von außen, weil ihr nur diese zwei großen Parteien habt? Das stimmt. Also das denke ich, wenn ich das angucke, wie ist die Berichterstattung, ist ja hier so einfach die Wahrnehmung, Republikaner schlecht, Demokraten gut und das sind diese zwei Lager und du hast da nicht so, also nicht so viele kleinere Parteien wie hier. Genau, also politisch in den USA, das stimmt, wir haben nur zwei große Parteien und das stimmt auch, dass politisch wir sind ein bisschen mehr, wie sollte ich das sagen, Extremer als in Deutschland. Ja. Aber vielleicht, was man nicht so sieht von außen, ist vielleicht, dass es trotzdem ein Spektrum auch gibt. Ja? Also vielleicht sieht man das Spektrum weniger, weil es sich in den Parteien vielleicht nicht so widerspiegelt. Oder man das nicht so mitbekommt, sagt. Ja, also auch wenn man Demokrat ist, ganz viele Leute, die Demokrat sind, mögen auch Trump. Weil zum Beispiel ganz viele Republikaner sind auch ein bisschen demokratisch. Mhm. Und in Deutschland hat man die Möglichkeit, der Partei zu wählen, die man wirklich unterstützt. Weißt du, in den USA, du hast nur zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, deswegen ziehen die ganze Welt, die USA ist ein Land einfach mit zwei Typen von Menschen. Obwohl das gar nicht stimmt. Ja, und das muss ich ganz oft erklären. Gute Frage. Ja. Mhm. Mal gucken. Die Frage verstehe ich nicht. Genau, das war es, glaube ich, aus dem Chat. Okay. Ja. Okay, bei mir, das aktualisiert hier gerade nicht mehr. Wenn ich jetzt was von euch übersehen habe, tut es mir leid. Aber wir machen ja irgendwann nochmal eine Folge. Ja. Und wenn ihr dann noch mehr Fragen habt an mich oder vor allem an Abby. Mhm. Ja, aber wir wollten an was Gutes enden, um ehrlich zu sein. Ja. So, was Positives, damit es nicht total deprimierend ist, weil das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Leute von unserem Podcast weggehen und depressiv sind. Das wollen wir auf keinen Fall. Es gibt auch was Gutes. Und ich konnte nicht so viel in den Nachrichten finden, das tut mir ganz leid. Ich habe in den News geguckt, das ist alles so schlecht. Ja. aber was Gutes in mein eigenes Leben, wo ich glaube, dass ganz viele andere Leute dazu stimmen konnten, ist, dass Corona auch eine positive Seite hat. Nicht, weil Leute sterben, nicht, also angesichts alles. Für mich war das auch gut, weil ich mehr Zeit mit meinem Freund verbracht habe. Mhm. Mit meinem Freund. Und ganz viele Leute haben auch mehr Zeit mit der Familie verbracht. Und ich glaube, dass wir als ein Volk jetzt ein bisschen mehr Zeit zu reflektieren gehabt hatten. Und deswegen kann das auch was Positives vielleicht sein. Also wenn ihr depressiv sich fühlen, denk einfach an das Positive daran. Habt ihr mehr Zeit mit Partner verbraucht oder mit der Familie oder beim Spazieren oder zu Hause, weißt du? Ja, genau. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ja. So. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen ambivalent, wenn man, aber wie du sagst, es ist nicht so, ach, war ja nicht so schlimm, hat ja auch gute Seiten. Ja, aber nein, das meine ich nicht. Für sich selber zu gucken, gibt mir das eine Chance, auf mein Leben anders zu schauen. Genau. So. Aber genauso ist es, finde ich, okay, wenn man das nicht kann. Und wenn man sagt, so, okay, ich bin einfach überfordert, egal wie sehr man davon betroffen ist, das ist irgendwie, es ist okay. Also man muss auch nicht sozusagen. Nein, man muss nicht positiv sein, das will ich gar nicht sagen. Ja. Aber ich wollte das einfach am Ende sagen, dass, ja, da war auch was Positives da drin, wie in alles fast. Ja. So. Okay. Abby, wir sind soweit durch, glaube ich. Ja, mit unseren Punkten. Mehr. ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass du heute hier bist. Du hast jetzt hier, bist heute nach Husum gekommen und hast hier eure alte Wohnung renoviert. Ja. Wann habt ihr Wohnungsübergabe? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie sie mich mit so großen Augen angucken und sagt, keine Ahnung. Das war Silas. Also ich mache die neue Wohnung. Ich mache die neue Wohnung, Silas macht die alte Wohnung. Okay. Aber du, okay, alles klar. Genau, also wir müssen die neue Wohnung noch einrichten und dann wird es ein bisschen mehr wie so Hause fühlen. Lüneburg ist auch ganz schön, aber. Ja, wir waren auch schon zusammen da. Ja, das stimmt, in unserer Urlaub. Ja. Wenn ihr unsere Podcast von letzter Jahr gehört habt, vielleicht erinnert euch von unserer Europa-Reise. Das war in unserer Europa-Reise. Ja. Genau. Ja. Ja. Ganz schön. Genau. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir bleiben hier jetzt noch ein bisschen im Pastoratsgarten und hören mal, wie es so mit den Podcasts weitergeht. Mhm. Und einige der hier Anwesenden sind nachher noch im Poetry Slam dabei. Ich war, du nur oder noch jemand? Ich glaube nur ich. Martin freute sich. Genau, also ihr hört heute auf jeden Fall noch ein bisschen was aus dem Pastoratsgarten. Mhm. Und uns hört man auch mal wieder, bestimmt, oder? Auf jeden Fall. Ich bin noch nicht fertig mit Deutschland. Ich bin noch nicht fertig mit Deutschland. Auch wenn ich zurück in den USA gehen muss für eine kurze Zeit, werde ich immer wieder kommen, weil das ist wirklich hier mein Zuhause. Okay, prima. Vielen Dank. Ja. Und dann euch danke fürs Zuhören. Ich finde, wir haben die besten Zuhörer und Zuhörerinnen der Welt. Mhm. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen. Wir haben euch lieb. Ja. Ich hab dich auch lieb, Abby. Ich hab dich auch lieb, Gaysha. Yeah. So. Und mit ganz viel Flausch beenden wir das. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und hier geht's dann um 8 weiter. Fahrrad mit.